Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute Nacht heißt unser Thema: Ich bin anders, ich bin nicht normal. Und ich möchte folglich mit Leuten reden, die das von sich sagen. Die sagen, ich bin anders, ich habe vielleicht eine andere sexuelle Orientierung. Ich bin entstellt und fühle mich deshalb nicht normal. Ich bin behindert und fühle mich deshalb nicht normal. Ich bin völlig durchgeknallt und fühle mich deshalb nicht normal. Ich bin einfach verrückt. Also wenn ihr so von der Selbstwahrnehmung her den Eindruck habt, dass ihr ein bisschen anders seid als die normalen Menschen, als die Norm, dann ruft mich an. Ich würde mich gerne mit euch unterhalten. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Beide Nummern natürlich wie immer kostenfrei. Martin ist der Erste heute Nacht und der ist 31 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Martin. Du bist auch nicht normal und du bist anders. Ja. Warum? Ja, ich habe eine psychische Erkrankung. Die Ärzte meinen leider, dass ich chronisch krank bin. Mhm. Was ist das für eine Erkrankung? Eine Persönlichkeitsstörung, eine schwere Borderline-Persönlichkeitsstörung. Borderline, glaube ich, kann man so ganz grob erklären, das sind Menschen, das sind so Grenzgänger zwischen dem Normalen und Unnormalen. Genau, Grenzgänger. Ja. Wie macht sich das bei dir deutlich? Also erstmal, das sind verschiedene Krankheitssymptome in einem Krankheitsbild, also in dieser Persönlichkeit, die ich jetzt habe. Man, wenn Leute mich jetzt sehen, man merkt es mittlerweile nicht mehr auf den ersten Blick, wenn man mich jetzt auf der Straße sieht, dass ich krank bin. Mhm. Wenn du mich jetzt auf der Straße siehst, du erkennst mich eigentlich nicht so richtig, weißt du, dass ich wirklich krank bin. Wenn du dich länger mit mir befasst, dann merkst du es. Wer ist denn Leidtragender deiner Erkrankung, zum Beispiel? Der Leidtragende, ja, das fängt von Geburt an. Ich bin seit meiner Geburt von meiner Erzeugerin körperlich und psychisch misshandelt worden. Wie stellt sich das heute so dar in deiner Außenwelt, Umwelt? Das meinte ich gerade damit, wer die Leidtragenden sind. Wer muss deine Krankheit vielleicht auch mit aushalten? Oder mit wem hast du besonders Probleme? Alle meine Mitmenschen. Erklär es mal ein bisschen genauer. Also heute ein Beispiel. Heute war ein Bekannter bei mir. Er hat eine etwas komische Art. Nun, ich sag mal, er ist ein bisschen doof. Er ist nicht gerade der, naja, der umgänglichste Typ, ja. Und er benimmt sich manchmal etwas komisch und dann werde ich direkt ruppig und fahr aus der Haut und also du reagierst manchmal auch ausfallend. Du reagierst eigentlich nicht angemessen, was man so sagt. Ne? Es kann manchmal passieren, dass ich es in mich hineinfresse. Das ist ein Fehler bei mir. Dann werde ich wirklich krank, dann kriege ich wieder Depressionen. Das sind so jetzt so theoretische Beschreibungen. Versuch mal mir und uns noch so ein paar praktische Beispiele zu nennen, damit man das mehr versteht. Ja, zum Beispiel Beziehungsängste. Ich habe keine Probleme, mit einer Frau zu schlafen. Ich habe eigentlich nur Bett... ja, Beziehungen und aber eine Beziehung mit einer Frau anzufangen, ich habe da so panische Angst vor, dass ich was falsch mache. Ich meine, jeder junge Mann träumt von einer Frau, von einer hübschen Frau und der macht das nicht, ich träume da auch von. Nur, das heißt, du hast noch nie eine ich habe noch nie in meinem Leben, ich bin jetzt 31 Jahre alt und ich habe noch nie im Leben eine feste Beziehung gehabt. Du hast gerade so einen Begriff benutzt, Erzeugerin. Genau, ja. Also das ist ja eigentlich die Mutter. Ja, das hat der Staatsanwalt in seinem Plädoyer benutzt, dieses Wort. Und den Alten hat er als Waschlappen dahingestellt, vor Gericht, vom Landgericht, vom Schwurgericht. Diese Mutter, deine Mutter, die Erzeugerin, hat dich sehr schlecht behandelt in der Kindheit. Genau. Und ich habe vor 6 Jahren versucht, die Alten umzulegen, zu erschießen mit einer Schrotflinte. Die Presse hat berichtet, im Fernsehen war ich auch auf 3 Kanälen. Also beide Eltern leben noch? Ja, in Bad Triburg, Ostwestfalen. Ja. Ja, wenn Bad Triburger jetzt hören, die wissen eh, wer ich bin. Erzähl das mal genauer. Du hast sie versucht umzubringen mit einer Schrotflinte. Wie hast du das gemacht? Erzähl mal den Umstand. Das war so. Ich war in der Klapse gewesen, auf der geschlossenen Station, nach einem Suizidversuch im Krankenhaus. Ich wollte vom Krankenhaus da springen, 5. Etage. Danach hat man mich auf die geschlossene gesteckt. Und in der geschlossenen habe ich mir Gedanken gemacht. Mensch, wieso wolltest du dich denn umbringen? bring doch diejenigen um, die dir das alles angetan haben. Mhm. Ich fühlte mich gut irgendwie. Und dann beschloss ich irgendwann, dann entstand ein regelrechter Mordplan auf der, in der geschlossenen, in der Klinik. Ich habe richtig geplant, meine Eltern zu erschießen. Ich habe mir Gedanken gemacht, so jetzt besorgst du dir eine Waffe, woher eine Waffe kriegen? Ich musste so schnell wie möglich eine Waffe kriegen. Ja, also, woher kriegt man eine Waffe? Ja, Antwerpen, Belgien. Da kann man Jagdwaffen frei erwerben. Man legt einen Personalausweis hin und dann und eine Schrotflinte kaufen, eine Jagdwaffe. Das heißt, du bist, nachdem du aus der Klinik herausgekommen bist... Ich habe den Ärzten einen vorgemacht, ich habe mich auch gut gefühlt, habe mich entlassen lassen, bin dann ein paar Tage später nach Antwerpen gefahren, nachts um 12 Uhr. Ich konnte nicht schlafen. Ja. Hast du die Flinte gekauft am nächsten Morgen? Ich habe die Flinte gekauft am anderen Morgen um 10 Uhr, bin zurück. Und dann? Und dann bin ich zu einem anderen Freund gefahren, noch in Düsseldorf, und mit dem, ich habe ihn damals gebeten, mit mir nach Bad Driburg zu fahren, weil ich mich alleine nicht getraut habe. So, dann bist du da hingefahren. Der Freund saß im Auto. Ja, er wollte mir die Sache ausreden. Hat aber nicht getan, und er hat ja auch nicht die Pistole, die Waffe weggenommen. Nee, nee. Ja, und dann bist du vorgefahren da zu Hause bei deinen Eltern? Ja, erstmal habe ich die Telefonleitung gekappt. Also du bist reingegangen in die Wohnung? Nee, nee, das sind noch alte Leitungen, diese Telefonleitungen, das sind diese, kennst du doch, alte Häuser? Die sind draußen. Diese Kästen, die sind draußen. Genau, kenne ich auch. Genau, die habe ich ein bisschen zerstört, so konnte man nicht mehr telefonieren, und dann habe ich Sturm geklingelt. Dann ging das Licht an im Flur, dann stand der Alte mit dem Bademantel in der Tür. Ich habe die Flinte in der rechten Hand gehabt, mit dem Lauf nach unten, die hat er wohl gar nicht gesehen. Er sagte, ja, kommt rein. Das erste Mal sagt er, was macht ihr denn hier? Ja, kommt rein, sagt er. Dann waren wir im Flur. Der Flur war ja natürlich hell beleuchtet. Und dann sah er auf einmal die Flinte. Ich habe den Telefonanschluss überprüft, ob der wirklich tot ist. Und dann habe ich im Moment nicht aufgepasst. Da war der Alte ruckzuck hinter mir, hat die Flinte mit beiden Händen umklammert und hat laut um Hilfe geschrien, also richtig jämmerlich laut um Hilfe. Der hat panische Angst gehabt. Ich glaube, der hat sich auch in Hose gemacht. Ja, meine Mutter kam dann noch hinzu, oder besser gesagt meine Erzeugerin, die dann auch am Schreien war. Mein Bruder kam dann auch noch von oben runter, stellte sich vor mir, packte auch die Flinte mit beiden Händen, versuchte sie mir zu entreißen, hat aber nicht geklappt. Und dann hat der Markus auf mich eingeredet, mein Freund damals, und Das hätte er eigentlich mal ein bisschen früher machen sollen, nicht erst Ja, das hat er versucht, er hat sich nicht getraut. Ja gut, aber er ist ja mit dir, und du warst bewaffnet mit der Flinte, in dieses Haus eingedrungen, ne? Ja. Das ist ja schon krass, im heftigsten Sinne überhaupt. Na gut, man hat dir dann die Waffe wegnehmen können? Nee, Markus hat mich überredet, dass ich die Flinte entlade, dass ich ihm die Flinte gebe. Ich habe sie ihm gegeben, er hat sie entladen. Hat mir die Patronen und die Flinte wieder in die Hand gegeben und ich habe die dann ins Auto gebracht zurück. So, und jetzt kommt es eigentlich. Und dann haben wir uns zusammen in die Küche gesetzt. Ja, alle. Und dann kommt das, ja genau, und dann kommt das, was ich eigentlich im Grunde wollte, was mir die Psychologen auch gesagt haben. Ich wollte, dass die Alten endlich mal gestehen, dass sie es zugeben, dass sie die Courage haben, es zuzugeben, dass, was sie mir angetan haben, vor dem Markus, dass sie das vor einem Zeugen, vor dem Markus sagen. Die haben alles abgestritten. Alles, absolut alles. Du hast gerade von einem Staatsanwalt gesprochen. Gab es denn da irgendwelche offensichtlich... Das kommt jetzt so. Wir sind dann abgehauen nach Düsseldorf wieder. Keine Stunde saßen wir da. Ich dachte zu Markus, komm, wir hauen ab, bringt nichts, tschüss. So, und dann sind wir nach Düsseldorf zurückgefahren. Zwei oder drei Tage später, nachts um 12 Uhr, war die Kripo da, ja. Knarre vom Kopf, Handschellen, weg, ab, PG. Das heißt, deine Eltern haben dich angezeigt? Genau. Ja, und dann gab es eine Gerichtsverhandlung. Dann gab es eine Gerichtsverhandlung. Zu was bist du verurteilt worden? 9 Monate auf Bewährung. Mhm. Wurde deine Krankheit berücksichtigt? Ja. Ja. Erheblich vermindert schuldfähig. Jetzt sag mir mal, was deine Mutter dir angetan hat. Soll ich das jetzt mal sagen, was sie mir in Einzelheiten jetzt? Wenn du magst. Sie hat, habe ich dir das eben schon gesagt, mit diesem Messer? Nein. Ich war 6 Jahre alt. Da stand sie mit einem langen Küchenmesser vor mir. Sie hat wortwörtlich gesagt, ich schneide dir da einen Pillemann ab. Und wenn du das abends dem Papa sagst, mache ich dich kalt. Mhm. Oder was anderes. Sie nahm mich bei den Knöcheln, schleuderte mich im Kreis herum und schmetterte mich gegen den Halskörper. Mhm. Mein großer Bruder hat das alles gesehen, hat auf die Alte eingeredet, lass ihn in Ruhe. Mhm. Sonst hätte sie mich totgeschlagen. Mhm. Ich habe überall geblutet. Nichts ist passiert. Sie hat gesagt, ich hätte dich in der Badewanne ertränken sollen. Oder schmeiß dich doch von Zucht, dann hast du es hinter dir. Mhm. Und Fratzen hat sie mir immer gezogen. Ich bin mit Kratzern und Beulen in die Schule gegangen. Also kein Wunder. Genau, Lehrer haben das gesehen. Mhm. Keiner hat was gemacht. Und das ging die ganze Zeit. Ich war 3 Jahre alt, hörst du, ich war 3 Jahre alt. Ja. Da erreichte mein Großvater ein anonymer Brief mit dem Hinweis, dass ich misshandelt werde. Mhm. Nichts ist passiert. Ja. Über Jahre hinweg. Genau, mein Onkel. Aber lass mich noch fragen, der Staatsanwalt scheint dann ja ein gewisses Verständnis für dich gehabt zu haben. Ne, wenn er hätte mal erleben müssen. Hm. Ich habe mich gar nicht wie ein Angeklagter gefühlt, genau davor. Hm. Eigentlich vorher sagte mein Anwalt zu mir, das Verfahren gegen mich soll wahrscheinlich eingestellt werden. Sag mal, deine Mutter hat aber überhaupt kein Schuldbewusstsein. Sie nicht, überhaupt nicht, überhaupt im Geringsten. Hm. Ich nehme an, dass die Alten so eine Art Schutzmechanismus aufgebaut haben die Jahre. Wenn die wirklich das begreifen würden, was sie mir angetan würden, die würden damit gar nicht fertig werden. Also kein Wunder. Die leben in ihrer eigenen Welt hier wie in einer Schutzglocke. Kein Wunder, dass du krank bist, dass du große psychische Probleme hast. Ja. Du bist Borderline-Patient. Heißt das, dass du auch permanent in einer Behandlung irgendwo bist? Ich war bis letztes Jahr, 17. Oktober, in der Rheinischen Landesklinik in Düsseldorf, stationär ein halbes Jahr. Therapie macht man mit mir nicht mehr. Das heißt, du bist erstens, jetzt, weil ich chronisch krank bin. Hm. Ich war auf einer Station, wo nur chronisch Kranke sind. Hm. Und zweitens, weil die auch auf der anderen Seite Angst haben, mit mir eine Therapie anzufangen, weil ich ja wieder auf dumme Gedanken kommen könnte. Das heißt, du bist jetzt auf dich alleine gestellt und musst so für dich hinleben. Ja, ich habe zwar noch eine Ärztin hier in Düsseldorf, eine gute eigentlich, die war mal Oberärztin in einer Klinik und die kann aber auch nichts mit mir an. Mhm. Die tun nichts, die reden nicht mit mir. Martin, von was lebst du? Sozialhilfe. Und was machst du den ganzen Tag über? Also, meinen Bekanntenkreis habe ich soweit aufgegeben. Die rufen auch nicht mehr zurück. Mhm. Das hat sich seit der Tat, seit ich das damals gemacht habe, ist das alles irgendwie eingeschlafen. Mhm. Als ob die, mir kommt das manchmal so vor, als ob die Schiss vor mir haben alle. Ja. Ich weiß nicht. Vielleicht irgendwie auch in berechtigter Weise. Ne? Du hättest es getan, wenn dein Freund nicht dabei gewesen wäre. Ich weiß nicht. Auf der anderen Seite, ich habe mich ja nicht alleine dahin getraut. Ich sagte ja zu Markus, Markus, bitte fahr mit mir dahin, ich traue mich nicht alleine. Hast du diesen Markus noch als Freund? Nein, nicht mehr. Auch nicht mehr? Nein. Ich bin jetzt ganz hilflos. Du hast eine riesen, sag ich jetzt mal, so eine Psychotherapie und psychiatrische Karriere schon hinter dir. Weißt du, ich habe in diesen ganzen Aufenthalten, in den ganzen Klinikaufenthalten, hat man mir Puzzlestücke gegeben. Mhm. Die Ärzte haben versucht, diese Puzzlestücke zusammenzufügen, um mir das verständlich zu machen, diese Krankheit. Das habe ich aber damals nie begriffen, weil ich geblendet war. Mhm. Ich habe das als, eigentlich erst später ist das mir alles klar geworden. Ich habe als kleiner Junge, habe ich mir geschworen, nachdem auch der Gemeindepfarrer in Bad Driburg mich im Stich gelassen hat, bin ich in die Kirche gelaufen, habe gebetet zu Gott, bitte Gott, hilf mir. Und dann habe ich geschworen, irgendeines Tages rechne ich mit den Alten ab. Kannst du dir vorstellen, wie ich groß geworden bin als kleiner Junge? Das kann ich mir schon vorstellen, nach dem, was du gerade erzählt hast. Du hast dir nur ein paar Sachen erzählt, das reicht aber schon aus, dass man sich eine Vorstellung machen kann. Martin, ich weiß es nicht, ich biete es dir trotzdem an. Du weißt ja, dass ich hier eine Psychologin immer im Hintergrund mitarbeiten habe. Ja. Würdest du gerne mit der Elke noch ein paar Worte reden? Das würde ich gerne machen. Dann biete ich dir das jetzt hiermit an. Ja. Ich danke dir für deine Offenheit. Ja, okay. Und ach, übrigens, ich habe dich bei TV Total gesehen. Da war ich heute, ja, genau. Ja, war nicht schlecht mit den Fotos. Genau. Die habe ich ja hier auch schon mal gezeigt. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Ich weiß zwar nicht, wie es konkret aussehen soll, aber ich wünsche es dir trotzdem von Herzen. Leg mal auf und wir rufen gleich zurück. Alles klar. Ja. Tschüss. Tschö. So, ihr Lieben, bevor es weitergeht, eine Rückmeldung zur gestrigen Sendung. Da schreibt Klaus, 21 Jahre aus Ludwigsburg, Hi Domian. Der Pornodarsteller gestern in deiner Sendung hat mir gut gefallen, war echt interessant. Nach dem, was er so erzählte, habe ich keinen Bock mehr, zu meinem Porno-Casting-Termin zu gehen. Nächsten Montag sollte er eigentlich stattfinden. Vielen Dank an euch. Ja, hast du etwas Gutes bewirkt gestern, die Sendung. Wir machen weiter mit Ulrich. Und Ulrich ist 34 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Jürgen. Hallo Ulrich. Du bist auch nicht normal. Ja, ich bin gehbehindert, beziehungsweise bin Spastiker. Ja. Ich weiß nicht, das wird einigen was sagen, anderen vielleicht nicht. Ja, ich glaube, das können sich alle Leute vorstellen, ne? Wenn man spastisch behindert ist, dass man Koordinationsschwierigkeiten hat, nicht gut gehen kann oder gar nicht gehen kann. Richtig, also bei mir ist es soweit so ausgeprägt, ich kann kleinere Strecken ohne Krücken zurücklegen, also ohne unterm Gehstützen. Bei größeren brauche ich diese Unterarmgehstützen. Haben X-Gang, also X-Beine. Mhm. Dann drehe ich die Füße nach außen ziemlich stark. Mhm. Wie ist es mit den Armen und den Beinen? Arme, das geht. Arme ist okay. Händen. Das ist minimal. Ist aber auch ein bisschen mehr drin. Im Sprechen ist auch etwas drin. Wie du ja vielleicht gemerkt hast, im Luftholen und so weiter. So etwas unregelmäßiger als bei den normalen, in Anführungszeichen. Mhm. Ich den Begriff mal ganz gerne. Ja, mit Frauen, das klappt gar nicht, da ist überhaupt nichts, da läuft gar nichts. Ulrich, du bist so zur Welt gekommen. Ich habe durch eine Krankheit bekommen. Ich bin als Kleinkind, hatte ich eine Kehlkopfentzündung. Mhm. Die hat sich ausgewirkt aufs Gehirn. Mhm. Ich war 4 Wochen bewusstlos. Mhm. Lag 4 Wochen in Krefeld in einer Klinik. Mhm. Wie alt warst du da? 2,5 Jahre. 2,5 Jahre. Jetzt 34. Mhm. Gut, der eine wird sagen, ich kenn's nicht anders. Der andere wird sagen, hartes Schicksal. Ja, aber nachdem du da in der Klinik warst und du dann wieder... Konnte ich gar nichts mehr, oder? Meine Eltern erzählen mir das immer wieder, dass ich gar nichts mehr konnte. Mhm. Die Entwicklung ist schon rückläufig von der Spastik her gesehen, aber irgendwo ist mittlerweile ein Punkt erreicht, aber wo man sagen kann, da geht gar nichts mehr. Also da geht sich nicht, da wird auch durch Gymnastik nicht mehr viel. Mhm. Aber es ist schon so, dass werden können. Ja, aber es ist so, dass du damit eben groß geworden bist und dich selbst gar nicht anders erfahren hast vom Körper her. Richtig. Wie kannst du dich jetzt versuch dich mal zu erinnern, wie und wann hast du zum ersten Mal bemerkt, dass du anders bist, dass du unnormal bist? In der Grundschule schon. In der Grundschule. Mhm. Und wie war das? Haben die Kinder dich gehänselt? Ich bin auf der Gesamtschule gewesen. Auf einer normalen Gesamtschule? Auf einer weiß ich nicht, Maria Montessori, sagt dir das was? Integrationsschule, mehr oder weniger. Ja, hatte, ja, ja. Behinderten zusammen. In Krefeld bin ich auch gewesen. Mhm. Und ja, wie gesagt, da kam und eigentlich habe ich das zum ersten Mal so richtig mitgekriegt, so in der Grundschule, als Schule. Hast du gelitten damals darunter? Unter den Reaktionen? Erstmal so überspielt so ein bisschen. Mhm. Immer den Clown gespielt so ein bisschen, ne? Weil ich heute auch noch ganz gern tue. Aber ich habe immer noch so eine Maske, so eine Harlequin-Maske. Mhm. Vielleicht hast du immer ganz gerne ein Harlequin, der aber eine Träne im Gesicht hat, also eine Träne vom Auge runterläuft. Was war das Schwerste für dich in deiner Jugend und Kindheit? Ja, die Erfahrung eben zu machen, dass es nicht teilweise Sachen gibt, die ich nicht machen kann. Mhm. Und irgendwann wird einem dann ja auch klar, dass man eben nie ein normales Leben wird führen können, ne? So wie man es irgendwie so kennt. Kann ich Fußball spielen? Ja. Kann ich tanzen? Du hast gerade schon ein Stichwort gesagt, mit den Frauen läuft nichts. Du bist 34 Jahre alt. Ja. Heißt das, dass noch nie was gelaufen ist mit einer Frau? Gut, ich gehe in den Rotlichtviertel. Das habe ich mir mittlerweile angetan. Also irgendwann habe ich mir gedacht, Rotlichtviertel, also jetzt hier, Sofaplatz und weiß ich nicht, hast du nicht gesehen, die ganzen Straßen abfahren. Und das mache ich schon, okay. Also du besuchst schon mal die ein oder andere Hure. Ja, richtig. Das schon. Mhm. Aber du hast noch nie eine Beziehung gehabt. Genau. Mhm. Das tut irgendwo tut weh. Mhm. Dass da noch nie was Längeres war. Mhm. Hast du die Hoffnung schon aufgegeben, dass da nichts mehr passiert? Wenn ich die Hoffnung aufgebe, kannst du dich am Friedhof besuchen. Mhm. Mhm. Weil die Hoffnung ist das Letzte, was der Mensch eigentlich hat. Na klar. Die aufgibt. Na klar. Kannst du mir am Friedhof versuchen. Was machst du? Was versuchst du? Was unternimmst du, um vielleicht Frauen kennenzulernen und mit Frauen in Kontakt zu kommen? Ich gehe in Diskotheken. Mhm. Gut, das kann man sich auch im Grunde nichts. Also da gibt es mit Sicherheit auch nicht allzu viel von. Mhm. Oder mittlerweile merke ich, dass es da auch nicht viel ergibt. Mhm. Wer die selten hier und da mal von 2, 3, 4 Leuten eingeladen, was sich auch mittlerweile stark reduziert hat. Das heißt, du hast auch gar nicht so einen großen Freundeskreis? Ja, Freundeskreis schon. Ich habe auch haufenweise Leuten meine Nummer gegeben, meine Adresse und so weiter. Das ist kein Problem. Ne? Aber da kommt nichts von den Leuten rüber. Was machst du vom Beruf? Ich bin bei der Deutschen Telekom, machen wir es mal. Bei der Deutschen Telekom. Volksaktie, wollte ich sagen. Was wolltest du sagen? Volksaktie. Ja, bei der Volksaktie. Und ergeben sich dann so im Arbeitsbereich nicht schon mal irgendwie nähere Kontakte für dich? Hätte sich vielleicht wieder ergeben, aber ich habe mich falsch verhalten. Mit Sicherheit wird mir das auch teilweise als Arroganz ausgelegt, sieht aber nicht von mir, von meiner Seite aus nicht, ist Arroganz. Möchtest du Unwissenheit, falsches Verhalten irgendwie. Mhm. Möchtest du denn lieber eine nicht behinderte Frau haben? Oder ist dir das egal? Könntest du dir auch vorstellen, eine Beziehung mit... Sollte nicht behinderte Frau. Sollte nicht behindert sein. Ja. Mhm. Hast du überhaupt Kontakt, viel Kontakt mit behinderten Menschen? Relativ wenig auch. Mhm. Woran liegt das? Ich bin in keinen Verein drin. Weiß ich nicht, möchte ich auch irgendwo nicht reingedrückt werden in Vereinen. Mhm. Weil Verein, das ist auch irgendwo eine Sache, Beiträge bezahlen, dann gehst du mal nicht hin, hast mal keine Zeit, hast mal keine Lust. Man muss den Beitrag bezahlen und hier und da und da. Ja, aber es ist vielleicht ein ganz gutes Feld, auch Leute kennenzulernen. Ne? Ja, gut, Möglichkeit besteht dann, aber irgendwo, weiß ich nicht. Mhm. Bin nicht so der Vereinstyp. Mhm. Die Frage war aber noch, warum du nicht so viele behinderte Freunde hast. Magst du die Konfrontation nicht, dann... Ja, richtig. Irgendwo weiß ich der Sache auch ganz genau. Das heißt, dir reicht es, dass du selbst behindert bist, du möchtest es nicht auch noch ständig dann vor Augen geführt bekommen. Richtig, ich war auf einer höheren Handelsschule, die waren größtenteils Behinderte. Mhm. Hat mir darauf nicht gefallen, wirklich. Tut mir leid. Also ich habe die Schule zwar absolviert, auch mit Abschluss, also ich habe Fachabitur, aber weil die Gesellschaft setzt sich nicht aus Behinderten zusammen. Mhm. Setzt sich aus größtenteils nicht Behinderten zusammen. Mit den Behinderten können wir nicht umgehen in Deutschland. Das war ich hier ganz knallhart und ehrlich. Erfährst du das so draußen im Alltag, dass du als Behinderte auch von durchaus erwachsenen Menschen schlecht behandelt wirst? Im Alltag eher weniger. Aber es sind so Kleinigkeiten, ganz klitzekleine Kleinigkeiten. Die mit den Behinderten Parkplätzen. Ich habe ein Auto, fahre damit auch rum. Gut. Parkplätze werden belegt von größtenteils, sage ich dazu, nicht behinderten. Ja. Ich denke, auf Behindertenparkplätze. Ja. Warum? Weil der Parkplatz frei ist. Mhm. Ist doch so einfach. Mhm. Er liegt jetzt nicht zentral in der Stadt, wunderbar, direkt beim Einkaufszentrum, direkt daneben wahrscheinlich. Mhm. Ist der Erste, der meistens da ist. Also mir fällt es auf, dass das gerade im öffentlichen Umfeld ganz wenig behindertengerecht gebaut wurde auch. Richtig. Dass Menschen, die nur auf den Rollstuhl angewiesen sind, oftmals überhaupt gar nicht vorankommen oder irgendetwas machen können. Dass Häuser nicht richtig, auch neue Häuser nicht richtig gebaut werden für Behinderte. Weil die Architekten sich immer noch nicht mit uns beschäftigen. Genau, ja, ja. Und woran liegt das? Ignoranz ist das. Ignoranz. Was? Ich glaube, das ist völlig dumme Ignoranz ist das. Ja, richtig. Ja. Ulrich, dein Traum wäre, eine Frau kennenzulernen und vielleicht irgendwann eine Familie zu gründen. Ja, klar. Ja. Vielleicht über deine Sendung, weiß ich nicht. Tust du normalerweise nicht. Weiß ich, hast du was gegen. Ja, aber du weißt auch, dass ich ab und zu mal Ausnahmen mache. Ja. Also wenn sich jetzt eine nette Frau angesprochen gefühlt hat, durch deine nette Art, würden wir gerne den Kontakt herstellen. Das ist natürlich gar kein Ding. Meine Adresse? Entschuldigung, wenn ich weiter frage. Na, wir haben dann... Bitte? Adresse habt ihr jetzt noch nicht. Wir haben die Telefonnummer, das reicht dann aus. Ach so. Ne, dann rufen wir dich erst wieder an, wenn was kommt, und dann arrangieren wir das. Wie auch immer, ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute, Ulrich. Danke. Tschüss. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt, ich bin anders, ich bin nicht normal. Und ich möchte mit Leuten reden, die wirklich von sich aus das Gefühl haben, ich bin anders, ich entspreche nicht der Norm. Das kann nun so etwas sein, vielleicht im Bereich Behinderung, wie wir es gerade gehört haben, oder im Krankheitsbereich, wie es am Anfang war. Der Martin, der eine schwere psychische Erkrankung hat. Es kann aber auch sein, dass jemand vielleicht eine ganz andere Sexualität hat, eine sehr ungewöhnliche Sexualität. Oder dass jemand vielleicht für sein Alter völlig durchgeknallt ist und schräg drauf ist und verrückt und deshalb sagt, ich bin völlig anders als meine Mitmenschen in meinem Alter. Also das Spektrum ist ja ganz groß bei diesem Thema. Ich bin anders, ich bin nicht normal. Mit all den Unnormalen würde ich gerne heute reden. Also ruft an 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Oliver ist jetzt dran und Oliver ist 35 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Oliver. Joachim. Joachim. Ich bin der Joachim, von der Mitterheim-Orgel. Aha. Aha. Ja. Jetzt bin ich ein bisschen baff. Warum steht hier Oliver? Weiß ich nicht, vielleicht ist jemand anders verwechselt oder so. Ja, jedenfalls Joachim. Joachim. Ja, und zwar, wir hatten schon mal gesprochen. Ja, natürlich. Das hat hohe Wellen geschlagen, du weißt. Ja, deshalb, und danke nochmal für die Aufforderung, nochmal sich in deiner Sendung zu melden halt. Ja. Finde ich sehr nett. Ja. Das tue ich hiermit ganz gerne. Also ich sag's nochmal für die wenigen, die das nicht mitbekommen haben. Du bist der Mensch, der eine sehr innige und erotisch-sexuelle Beziehung, so absurd es sich auch anhört, zu seiner Heimorgel hat. Ja, richtig. Und auch zu, du hast mir auch einen Brief geschrieben, ich bedanke mich dafür. Ja. Und auch zu einer Modelllok, die so groß ist, nur so einen halben Meter groß ist. Die heißt Schnuffeloma, ich habe das ja alles noch gut in Erinnerung. Und die Heimorgel heißt Rosalinde. Ja. Linde, ne? Ja, wie gesagt, erst war es also eine Phase mit den Heimorgeln und jetzt ist ja und halt auch im Bereich, also Lokomotiven halt. Also ja. Lokomotiven halt. Ja. Vielleicht sollte ich, weiß nicht, wer die das erste Mal nicht gehört hat, vielleicht sollte ich das nochmal ganz kurz erklären mit wenigen Sätzen. Bitte, ja. Mhm. Ja, mhm. Also es geht darum, ich bin anders, also in Bezug auf meine Partnerwahl. Mhm. Das ist halt so, dass ich jetzt im Bereich Sexualität keinen menschlichen Partner habe, sondern also, dass ich diese sexuelle Partnerschaft halt mit Gegenständen ausübe, also jetzt mit einem Musikinstrument, die ich personifiziere, den ich ein Geschlecht gebe und einen Namen gebe, die für mich männlich oder weiblich sein können. Und das können durchaus verschiedene Gegenstände sein. Wie gesagt, es ist zum einen mit Lokomotiven, mit Und Orgel. Du hast mir, wenn ich das vielleicht kurz unterbrechen darf, du hast mir das ja auch so ein wenig eingängig erklärt, woher das kommt. Nämlich, du bist ein transsexueller Mensch. Ja, auch. Ne? Und du hast als Jugendlicher, wenn man so beginnt, an Sexualität zu denken, deine Sehnsüchte nie auf Menschen projiziert, weil du gar nicht wusstest, wohin es geht, sondern immer eher auf Gegenstände. Ja, das war eigentlich von klein auf, eigentlich seit ich denken kann, hat sich das bei mir so manifestiert. Mhm. Das ist mir dann auch sehr schnell bewusst geworden. Und wie gesagt, und halt in meiner Jugend war das dann so, dass ich mir schon eine Partnerin gewünscht habe, aber seit ich dann meine Traumorgel hatte, ist also dieses Bedürfnis dann nicht mehr da gewesen halt. Ja, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie oft ich auf dieses Thema angesprochen worden bin. Und die Leute, wie du dir auch vorstellen kannst, ich habe es ja auch getan, lachen natürlich erstmal ab, weil es sich so schräg anhört. Und ich habe dich ja auch tausendmal um Entschuldigung gebeten, wenn ich das auch tue. Weil ich verstehe es und ich bin eigentlich auch so ein Mensch, der also auch über sich selber lachen kann, obwohl es ernst ist. Und es gibt ja auch zwei verschiedene Arten von Lachen. Es gibt einmal das Lachen, sich über jemand lustig machen und halt das über sich selber lachen, sich drüber freuen einfach, dass es auch irgendwie eine Resonanz braucht, irgendwie, dass man sich selber auch damit irgendwo auch auf irgendeine Weise komisch findet. Ja. Obwohl es ja halt mein Ding halt ist trotzdem. Also, du wirst vielleicht wissen, dass ich diese Sendung jetzt im April seit 6 Jahren mache. Und ich habe wirklich, ich habe über 10.000, 11.000 Interviews mittlerweile geführt und habe irre, schräge und verrückte Dinge gehört. Dieses gehört wirklich zu den verrücktesten Sachen. Und wie du ja weißt, gab es auf deinen Anruf bei mir auch noch eine Reaktion eine Woche später. Es hat nämlich auch ein transsexueller Mensch angerufen, der eine Tischmotorsäge liebt. Ja. Ich erzähle das jetzt so tot ernst. Wer uns heute zum ersten Mal zuhört, der denkt, der Domian ist ein bisschen Banane. Das hast du gehört. Genau, und da ist auch der Kontakt zustande gekommen. Also nochmal ein Dank an dich und deine Redaktion auch für die ganze Mühe, die sie gemacht haben. Ihr beide habt euch kurz geschlossen. Ja, es war halt jetzt im Moment nur etwas schwierig, wegen dem, irgendwie war das mit dem Telefon da schwierig. Ich habe jetzt also erstmal, wir haben einmal kurz telefoniert und es war auch von beiden Seiten, also der sehnsüchtige Wunsch nach Austausch da. Mhm. Und es waren schon beim ersten Gespräch also völlig klar, dass da unheimlich viele Parallelen waren. Ist es so, dass ihr beide zum ersten Mal durch diese Sendung bemerkt habt, ich bin nicht alleine mit dieser Leidenschaft? Ja, kann man so sagen. Ja. Und es ist auch so gewesen, dass ich über eure Hotline, da hatte sich noch ein Dritter gemeldet auch, der auch im Bereich von Maschinen also auch diese Neigung hat. Mhm. Das ist jetzt im Grunde also mit mir eingeschlossen, also 3 Leute. Ah, also für den Dritten weiß ich nicht, also umso besser. Mhm. Und zwar hatten wir dann auch sehr lange Gespräche schon am Telefon und also ist es wirklich absolut erstaunlich, wie viele Parallelen es da auch gibt. Ist denn der dritte Mensch auch ein transsexueller Mensch? Ja, ist auch in der Richtung. Also gibt es da einen ganz klaren Zusammenhang? Also ich muss selber drüber staunen, dass es so ist halt. Mhm. Und jetzt ist das so, wir haben also wirklich stundenlang telefoniert, jetzt ist das schon beinahe so, jetzt gucken, wie findet man da jetzt ein richtiges Maß, sich auszutauschen, weil mir sind diese Kontakte so unglaublich viel wert, das ist für mich, du weißt ja, wie lange ich schon Kontakte suche, wo man sagen kann, also irgendwas zwischen 15 und 20 Jahren, wo ich immer wieder inseriert habe und so weiter, und ist das, für mich ist das wie so ein Treffer im Lotto, kann man fast sagen, und da ist es mir eigentlich viel zu schade, wenn das jetzt auch wieder irgendwo auf der Strecke bleiben würde, und deswegen muss ich jetzt gucken, gerade wo man jetzt auch sehr intensiv miteinander... Also mich freut es riesig, dass wir das in die Gänge gesetzt haben. Ja, und ich möchte eigentlich auch so mit meinem Anruf eigentlich auch vielleicht die Leute nochmal ermutigen, die sich da auch vielleicht schon angesprochen fühlen und sich nie damit rausgetraut haben oder auch das vielleicht als ein wahnsinniges Tabu oder so empfinden, mhm. vielleicht auch mal damit irgendwo... Meinst du, dass das viele sind? Ich glaube es ja eigentlich nicht. Ich glaube, dass es sehr wenige sind, aber ich war eigentlich überzeugt, dass es welche geben muss. Deswegen habe ich auch eigentlich unbeirrt auch gesucht und eigentlich jetzt auch durch deine Sendung gemerkt, halt so, es gibt die Leute. Mhm. Ich will dir noch eine Reaktion erzählen. Ich habe mit vielen Leuten darüber gesprochen, die mich darauf angesprochen haben, Mensch, was war denn da gestern Nacht bei dir in der Sendung los? Das ist ja völlig irre. Oder wenn ich es so von mir aus erzählt habe, dann war immer die erste Reaktion, die haben sich schlapp gelacht. Mhm. Dann habe ich es ein bisschen weiter erzählt und immer, aber wirklich alle Leute durch die Bank waren hinterher doch auch irgendwie berührt davon und haben gedacht, okay, ist was ganz Abartiges, ne? Was ganz Seltenes, ja. Aber, nur Gott, es ist halt so, ne? Und ihr habt mir beide ja begreiflich gemacht, sowohl du als auch der Säge, der Mann mit der Heimleitersäge, dass ihr eigentlich nicht drunter leidet. Nein. Und ihr wolltet gar keine psychologische Betreuung, gar nichts, ne? Nein. Ich meine, jetzt sagen wir, das ist eine ungewöhnliche Partnerwahl, wo man halt jetzt drauf fixiert ist, aber das ist ja, also man macht ja im Grunde nichts anderes damit. Man geht ja genauso zärtlich damit um, man gibt dem Zärtlichkeit, es geht um Küssen, es geht um Geschlechtlichkeit, es geht um Erotik, es geht um Ästhetik und es ist ja halt nur die, was so absolut anders ist, ist ja nur diese absolut andere Partnerwahl halt, dass man halt irgendwie ein Wesen, sage ich jetzt mal, oder Objekt halt, was völlig anders aussieht oder eine ganz andere Identität hat. Ja. Das trotzdem. Die Rosalinde, Rosalinda, ne? Ja. So heißt die Heimorgel. Das war die Heimorgel. Die küsst du auch. Ja, genau, das war ist genau mit Zärtlichkeit, mit Küssen, mit Umarmung. Ist das Küssen, das habe ich dich damals nicht gefragt, ist das Küssen nur mal so, also man gibt so einen Kuss auf den Gegenstand, oder ist es auch was Hocherotisches, dass du mit der Zunge beispielsweise ihre kleinen Knöpfchen liebkost? Genau, so dass man kann da also genauso gut die Tasten irgendwie für einen Zungenkuss, die Zwischenräume dafür nehmen. Und das ist so abgefahren. Das funktioniert also wirklich genauso, als hätte ich jetzt eine menschliche Partnerin. Mhm. Und halt mit den anderen hier, mit meiner Schnurbeloma oder so, es funktioniert das halt genauso. Es ist ein Geschlecht da, es ist ein Gesicht da, es ist ein Körper, eine Körperlichkeit da, es ist alles vorhanden. Mhm. Wie oft hast du Sex mit der Orgel? Mit der Orgel war das also auch ganz unterschiedlich. Das, nach Bedürfnis, also das ist auch zwei, dreimal in der Woche, manchmal auch öfter. Es kann auch sein, dass es seltener war, also ganz unterschiedlich eigentlich. Wir erklären nochmal für die Leute, vielleicht die auch damals nicht dabei waren, du nimmst die Orgel, die ist so eine Heimorgel, die kann man ja transportieren, du nimmst die auch mit ins Bett, ne? Ja, also am Bett und dann das halt mit ihrem, sage ich mal so, mit ihrem Hinterteil, was entblößt ist, halt so, indem man die Rückwand abnimmt und halt so das Innenleben, dass man da auch Kontakt zum Geschlecht sucht. Und das für mich halt so ist, dass sie dann... Das hast du auch nicht erzählt, dass du nimmst die hintere Wand von der Orgel ab und dieses bedeutet Nacktheit. Ja genau, das ist wie ein Ausziehen, das ist Nacktheit. Das heißt, wenn du die hintere Wand abgenommen hast und siehst die ganzen Kabel da, wirst du noch geiler dadurch. Zum Beispiel, es war ja eine alte Hammond-Orgel, die ich hatte und das ist ja dieser Tongenerator. Ne? Ja. Und da hatte ich auch so einen Text, hatte ich dir geschrieben, da hatte ich das auch erklärt. Ja. Also. Aber jetzt auch so, jetzt für jemanden, wenn er das jetzt zum ersten Mal hört hat, ist es wirklich auch eine Körperlichkeit da. Kommt denn eigentlich die Orgel direkt mit deinem Sperma in Kontakt? Nee, also mit Spermaproduktion ist ja nicht. Das war ja. Ach, das geht ja, stimmt. Nee, das stimmt, ja, genau. Aufgrund, muss auch zu sagen, du bist operiert von Frau zu Mann. Ja. Und da funktioniert das natürlich nie mit Sperma und all den ganzen normalen Sachen. Es ist ja Geschlecht da und halt von Geschlecht auf Geschlecht halt genau. Ja. Also es ist ein künstlich geformter Penis, den du hast und du berührst diesen Penis durchaus dann mit der Orgel. Die kommen in Kontakt, die beiden. Ja, genau. Mhm. Mhm. Also die hat für mich dann auch ein weibliches Geschlecht halt auch an entsprechender Stelle und da kommt man halt dann auch durch die Berührung halt auch zur sexuellen Erfüllung. Mhm. Wobei du ja auch nicht diese normale sexuelle Erfüllung hast, wie wir normalen, ich sag immer dicke in Anführungszeichen, weil ich das nicht bewerten möchte, Menschen, weil du ja auch den klassischen Orgasmus nicht erleben kannst, ne, mit einem künstlich geformten Penis. Das heißt, da passiert sowieso viel mehr im Kopf als bei uns. Ich sag mal, Sexualität geht sowieso zwischen den Ohren los und mit Fantasie, mit Vorstellungskraft, aber auch speziell mit meinem Körper ist das so. Also die Klitoris, die vom Weiblichen her war, die habe ich ja eigentlich immer als Penis empfunden. Mhm. Und auch zu der Zeit, als ich noch keinen Penisaufbau hatte, war die Klitoris für mich halt immer der Penis, mit dem ich halt dann die Berührung halt zu meiner Partnerin gesucht habe. Mhm. Dann. Mhm. Kannst du das jetzt nachvollziehen, dass mein anderer Anrufer so eine leidenschaftliche Beziehung zu einer Motorsäge hat? Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, das ist absolut parallel, ob das jetzt eine Säge, ob das jetzt eine, irgendeine andere Maschine, ob das jetzt eine Lok ist, ob das meinetwegen ein Auto sein kann. Es kann im Grunde alles sein, was... Es kann jeder Gegenstand ja, sein. Ja, theoretisch ja. Kann es auch ein profaner Gegenstand sein? Also, ich habe ja ein Funktelefon liegen. Könnte es ein Funktelefon sein? Also für mich persönlich jetzt nicht. Also für mich ist es schon wichtig, dass etwas ist, was auch eine eigene Aura hat, was irgendwo auch eine eigene, meinetwegen eine eigene Geschichte hat, wie eine, zum Beispiel jetzt eine alte Lok oder eine alte Hammond-Orgel, die hat für mich irgendwo auch eine Vorgeschichte, da ist irgendwie eine Persönlichkeit da, auch schon, weil die älter ist, schon irgendwas quasi erlebt hat, und wenn die das mir erzählen könnte, mir auch was auf dem, also erzählen Mensch, könnte. Ein Auto wäre auch ideal, ne? Wäre auch, käme auch, würde da auch reinpassen, ja. Das ist halt auch ein, was Technisches ist, also auch ein Fahrzeug, was auch wirklich wie ein, auch ein Organismus im Grunde hat. Oder ein Motorrad. Auch, könnte auch zum Beispiel, ne? Und gerade denke ich mal, wo es doch so viele Leute gibt, die ihre Autos lieben oder ihre Motorräder lieben, das habe ich mir immer gedacht, mein Gott, da muss doch auch mal irgendwie jemand bei sein, der auch so eine Art Beziehung dazu hat. Ich habe Joachim vor ein paar Tagen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ein Fax vorgelesen von jemandem, der schrieb mir, ich weiß es nicht mehr ganz auswendig, er sagt, er wäre beinahe aus dem Bett gefallen, als er die Geschichte gehört hat von dir und von der Säge. Ja. Aber dann schrieb er, warum nicht? Manche haben eine ganz innige Beziehung zu ihrem Kuscheltier und der Anrufer halt zu seiner Orgel oder zu seiner Säge. Ne? Ja. Ja, ihr seid wirklich ganz anders. Ja. Das kann man ganz guten Gewissens sagen. Und ich hoffe, dass ihr drei noch viel in Kontakt kommt und euch gut austauschen könnt. Das nimmt einem auch die Einsamkeit, ne? Ja, genau. Ich denke mal, einsam bin ich eigentlich nicht. Nee, aber in dieser Leidenschaft die Einsamkeit, ne? Das schon, also man möchte, also dann, das ist schon irgendwo ein Wermutstropfen zu suchen und nie das Gleiche zu finden. Und deswegen sage ich, ist das wie irgendwie wie so ein Lottotreffer, dass man da jetzt halt auf einmal zwei Leute hat und vielleicht noch jemand dazukommt. Ja. Und ich bin auch gern bereit, vielleicht irgendwie auch später auch nochmal vielleicht irgendwie mich nochmal zu melden, und gerne, was sich daraus entwickelt hat. Ja. Also wir können ja vereinbaren, dass wir uns irgendwie vor der Sommerpause nochmal unterhalten. Was ihr drei, wollt ihr euch denn mal treffen eigentlich? Auf jeden Fall. Ich denke mal, das werden wir auch mal planen heute, wie das in der Zeit kommt. Und erstmal telefonieren, schreiben und so weiter. Wohnt ihr denn relativ nah oder sehr weit auseinander? Ich denke mal, es ist nicht allzu weit auseinander. Ja. Also okay, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Das vereinbaren wir jetzt. Ja. Wir können das ja so machen, dass wir euch anrufen, dann müsst ihr nicht, das ist ja auch immer sehr schwer hier durchzukommen. Ja, ich denke mal, das ist auch, dann ihr wisst ja sicher auch besser, wann es am besten passt. Genau, so machen wir das. Wäre eine gute Möglichkeit. Du grüßt die anderen, Jungs, und ich wünsche alles Gute und viel Vergnügen, viel Spaß beim Treffen. Ja, ich bedanke mich nochmal recht herzlich und ich sag mal bis bald. Ja. Okay. Tschüss. Ciao. Tschüss. 1.37 Uhr und 37 Sekunden und jetzt machen wir Pause. Nur 38 und 25 Sekunden. Mein vorwitziger Mitarbeiter Roland Lohr sagte gerade mir auf dem Kopfhörer, es sieht so aus, als hättest du dir das Hemd von Stefan Raab ausgeliehen. Das ist ja mein eigenes. Habe ich ja schon mal öfter hier angehabt. Ja, wer ist hier? Hier ist 1 live und das wird erfahren sind mit der Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht heißt unser Thema, ich bin nicht normal, ich bin anders. Ich möchte mit euch all denen reden, die nicht normal sind, die von sich aus sagen, ich bin unnormal, ich bin anders. Entweder, na und, ich bin anders, oder die vielleicht auch leiden darunter, dass sie anders sind. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Sebastian. Ich habe nur Männer heute gehabt, sehe ich hier. Aber das hallo? Ja, Sebastian, 29, hallo. Hallo, ja. Hier ist aber Sebastian. Ja, schön, grüße dich. Ja. Ich wurde letztes Jahr vom Blitz getroffen, während der Fahrt auf dem Motorrad. Vom Blitz auf dem Motorrad? Ja, also es hatte geregnet, also normalerweise, Sie glauben es mir jetzt vielleicht nicht. Erstmal, wir duzen uns, ne? Was? Ich sage erstmal, Vereinbarung, wir duzen uns. Okay. Ne? Okay. Wie heißt du? Domian, genau. So ist es, ja. Ja, also du fuhrst auf dem Motorrad? Ja, genau. Ja. Das war so circa bei 60 km/h. Mhm. Und dann, weißt du, kennen Sie Landkreis Wolfenbüttel? Nee. Aber klingt so nach Norddeutschland. Ja, genau. Mhm. Deutschland. Braunschweig ungefähr, mhm, die Gegend. Mhm. Auf jeden Fall wurden wir vom Motorrad vom Blitz getroffen. Ich bin ziemlich nervös jetzt. Mach jetzt. Warst du allein auf dem Motorrad? Nein, mit einer Freundin hinten. Mit einer Freundin. Drauf. Mhm. Mit einer guten Freundin. Und dann, ja, ich bin der Meinung, dass er mir in die Brust reingegangen ist, der Blitz. Und dann meiner Freundin hinten aus dem Rücken raus. Was ist das für ein Gefühl? Wenn man, ist für mich unvorstellbar, das Gefühl, mir das nachzuvollziehen. Ja, es ist für mich auch. Also vor allen Dingen ist es für mich unvorstellbar, dass wir beide uns jetzt noch unterhalten. Ich würde denken, dass man auf der Stelle tot ist. Ja, das haben die Ärzte auch gesagt im Krankenhaus. Wir waren auf der Intensivstation einen Tag lang. Na, erzähl erstmal nochmal nacheinander. Also der Blitz hat dich oder euch getroffen. Und hast du denn noch abbremsen können oder gab es einen Motorradunfall? Ja, das ist ja das Harte. Ich bin der Meinung, ich wurde getroffen, genau in die Brust rein. Mhm. Ich wurde erzittert und habe irgendwie alles losgelassen am Lenkrad. Mhm. Irgendwie im Unterbewusstsein habe ich die Maschine angehalten, mitten auf der Straße. Mhm. Bin abgestiegen mit meiner Freundin, sofort am Straßenrand, haben uns hingelegt. Ach. Und es hat geregnet und wir sind uns gar nicht klar geworden, was da passiert ist. Das war vom Ortseingang von Kissenbrück, wo die gute Freundin gewohnt hat. Ihr habt euch wortlos hingelegt, ihr habt gar nicht miteinander geredet. Nein, ja, sie hat geweint, mhm, und mir war noch gar nicht ganz klar, was los war. Mhm. Es war noch der fünfte oder sechste Gang vom Motorrad drin, ich habe sie abgesorgt und alles. Mhm. Und bin dann, nachdem ich mich hingesetzt hatte, bin ich sofort auf die Straße gelaufen. Mhm. Hab versucht, die Autofahrer anzuhalten, hab gewunken. Mhm. Aber jetzt kommt alles wieder hoch hier. Jetzt ganz ehrlich, was da passiert war. Mhm. Auf jeden Fall mitten auf der Straße, dann habe ich versucht, die Autofahrer anzuhalten. Ja. Es hat keiner angehalten. Ja. Die sind alle weitergefahren, haben genau gesehen, was los ist. Also die wussten nicht, dass wir halt getroffen wurden. Mhm. Aber um wie viel Uhr war das? Zu welcher Tageszeit und Abendszeit? Mittags um 14 Uhr. Genau. Ach, mittags sogar. Ich dachte abends erst. Mhm. Mittags, es war hell und die haben gesehen, dass wir da mitten auf der Straße standen. Mhm. Die sind an uns vorbeigefahren. Wie lange hat das denn dann gedauert, bis Hilfe kam? Ja, das ist ja das Härteste. Es kam ja keine Hilfe. Wir sind dann zu Fuß mit dem Motorrad, haben wir geschoben, nach Kissenbrück rein. Das war so ein halber Kilometer. Mhm. Und dann zu einer Freundin von der guten Freundin halt. Mhm. Und die hat dann sofort Krankenwagen gerufen. Mhm. Und dann, aber sie hat gesagt, ja, denen geht's vielleicht schon wieder ein bisschen besser. Mhm. Die legen sich erstmal hin, dann geht's vielleicht wieder nach einer Stunde. Ja. Aber dann haben die vom Notarzt da gesagt, ja, wir schicken sofort Hubschrauber, damit ist nicht zu spaßen mit so einem Blitzschlag. Mhm. Sofort herkommen. Ja. Und dann ist halt Hubschrauber gekommen und Krankenwagen und Polizei auch. Das wurde alles aufgenommen und so. Mhm. Und dann, ja, der. In die Klinik. Ja, in die Klinik. Ich sollte erst mit dem Hubschrauber, weil es für mich schlimmer war. Herzrhythmusstimmung sehr stark und so. Sah man denn irgendetwas auch? War da irgendwas verbrannt? An der Haut oder an der Kleidung? Ja, das ist ja das Mysteriöse. Es ist gar nichts zu sehen. Denn halt haben sie geguckt und so, war nichts. Mir haben sie Beruhigungsmittel gegeben, waren wir dann mit dem Krankenwagen dahin gefahren. Mhm. Und dann halt vom Blitzschlag her, es war alles schwarz vor Augen. Ich war halt ganz, ein ganz großer Blitz und dann war alles schwarz. Mhm. Das kann man gar nicht richtig beschreiben. Also die haben dann im Klartext im Krankenhaus auch gar nichts entdecken können am Körper. Irgendeine Verletzung, irgendetwas, einen Rest. Ja, bei mir hatten sie eine Herzrhythmusstörung halt, die ersten Tage. Ja. Wir hatten Langzeit-EKG, wir waren, also eine Woche waren wir nur im Krankenhaus, weil wir halt die Ärzte haben gesagt, da läuft das Wunder rum, weil wir schon wieder laufen konnten am zweiten Tag. Und deine Freundin hat die auch gar nichts? Nee, die hat auch nichts, mit der habe ich auch noch guten Kontakt und so. Da ist gar nichts bei der. Kann es denn sein, dass der Blitz euch gar nicht wirklich getroffen hat? Dass der vielleicht nur in die Maschine eingegangen ist oder euch gestreift hat oder sowas? Ja, es wäre möglich, dass halt, die Ärzte meinen schon, dass der Blitz in uns reingegangen ist, aber halt durch den Regen und so, dass wir nass waren, ist er abgeleitet worden zu den Gummireifen, also weil wir halt während der Fahrt waren. Mhm. Das wäre möglich, aber. Aber dennoch ist das für die Ärzte auch ein Phänomen, ein Wunder, dass ihr so unbeschadet da rausgekommen seid. Ja, die Ärzte haben gesagt, also normalerweise wären wir tot. Sag mir nochmal, das ist gerade ein bisschen untergegangen. Diese Sekunde, wo du meinst, da ging der Blitz in dein Herz. Wie fühlt sich das an, der Blitz im Herz? Ja, das ist unbeschreiblich. Da ist alles schwarz geworden. Ich habe im Unterbewusstsein anscheinend die Kupplung gezogen. War das ein stechender Schmerz in der Brust? Ja, richtig vibrierend. Also wenn man Stromschlag kriegt, aber halt man kann, so stark, das kann man nicht beschreiben. So eine Stärke, das ist. Also das klingt ja schon wirklich fast schon mysteriös, ne? Was euch da widerfahren ist. Ich hatte auch schon Angst, dass mir das keiner glaubt bei Ihnen, weil halt Blitzschlag, das hört sich halt auf dem Motorrad, aber es ist alles polizeilich festgehalten und so. Und meine Freunde haben es mir auch alle nicht geglaubt. Und neben mir ein Freund, den habe ich gerade erst kennengelernt vor einer Zeit, der hat es mir auch erst nicht geglaubt, bloß halt durch meine Stiefvater und Mutter und so, die haben es alle bezeugt. Sind denn die Herzrhythmusstörungen, ist das wieder alles im Lot bei dir? Ja, ich hatte ein Langzeit-EKG, einen Monat danach auch noch, und das ist jetzt alles wieder voll in Ordnung. Sebastian, wenn einem sowas widerfahren ist, da kann man ja sagen, ihr beide seid wirklich dem Tod in letzter Sekunde von der Schippe gesprungen. Durch ein kleines Wunder, durch was auch immer. Was für eine Nachwirkung hat das auf dich? Ja, also ich bin der Meinung, seitdem kann ich so ein bisschen die Gedanken lesen von anderen Leuten. Die Gedanken lesen? Ja. Das verstehe ich also nicht so. Ich hatte nie eine Freundin, bevor das passiert war und so. Mhm. Und seitdem irgendwie, da kann ich irgendwie, ich saß neben der Freundin, also neben der guten Freundin, nicht neben der, mit der ich getroffen wurde. Da war eigentlich nie was. Weißt du, gerade die ganze Sache habe ich dir geglaubt mit dem Blitz. Jetzt klingt mir das ein bisschen unglaubwürdig, mit dem Gedankenlesen. Ja, das ist verständlich. Aber irgendwie, seitdem habe ich eine Freundin. Also eine engere Beziehung. Ja, und nur weil du da irgendwelche Gedanken gelesen hast bei der Frau, oder wie? Ja, irgendwie, dass sie halt auch mehr möchte und dann, dass ich halt mehr wollte schon immer. Ja. Und dann ist das jetzt was geworden. Es kann auch sein, dass es sowas geworden ist. Es kann jetzt auch sein, dass es nicht durch den Blitzschlag gekommen ist. Ja, vielleicht ist das Wort, vielleicht ist der Begriff Gedankenlesen auch nicht so ganz richtig gewählt. Vielleicht, dass du einfach ein bisschen bessere Gefühl, so Verstimmungen kriegst zwischen Menschen, mit denen du so redest. Ja, das könnte sein, dass es nicht durch den Blitzschlag gekommen ist. Das wäre möglich. Es wäre halt auch so, dass wir halt zueinander gefunden haben. Die Person und ich. Ja. Das wäre möglich. Ja, ist doch wunderbar. Also, du hast das Leben geschenkt bekommen, quasi nochmal, und hast jetzt eine Freundin. Was will man mehr? Ja. Ist doch toll, ne? Ja, dass ich nicht tot bin, das ist... Ja, genau, auf jeden Fall, ja. Sebastian, alles Gute und danke für deinen Anruf. Ja, vielen Dank. Schönen Gruß von meinem Kumpel. Ja, schönen Gruß zurück. Ja. Tschüss. Danke, tschüss. Wolfen, bitte. Gibt's da nicht irgendwie so einen Witz von Helmut Schmidt, der immer was mit Wolfen Büttel gesagt hat? Weiß nicht genau. Wolfgang, 41 Jahre, guten Morgen. Ja, Tagchen. Guten Tag. Endlich habe ich dich mal am Telefon. Ja. Das geht ja, da kommen wir halt nie durch, ne? Ach, es ist wirklich ein Kreuz. Es ist sehr schwierig durchzukommen, ja. Aber ihr müsst immer fleißig versuchen. Ich gucke die Sendung immer an und finde sie gut. Finde ich okay. Dankeschön, freut mich. So, aber du bist ein unnormaler Mensch? Also ich fühle mich unnormal. Warum? Weil ich an sozialer Phobie leide. Eine soziale Phobie? Phobie nennt man das. Was ist das? Das ist so, man hat Angst vor Menschen, vor Leuten. Ne? Und es ist so, ich versuche zwar schon immer da rauszukommen irgendwie, ich habe aber bis vor kurzem noch normal, ganz normal gearbeitet, selbstständig. Was hast du gearbeitet? Mal und Lackier, ja. Und aber jetzt im Moment bin ich wieder arbeitslos. Und was mir auffallen ist, das heißt, also man geht auf den Menschen zu, er kommt einem näher, in dem Moment fängt der Körper an zu zittern. Weißt du, dass ich völlig baff bin, dass du dich dann traust, hier anzurufen und vor Hunderttausenden von Menschen zu reden? Es ist so, also ich habe das schon lange verborgen irgendwo, auch schon sämtliche Therapien hinter mir. Hast du schon gemacht? Habe ich schon gemacht, alles ausprobiert. Nur es ist halt einfach so, mit der Zeit wird man depressiv auch. Wie viele Jahre? Du bist 41 jetzt alt? Ja, ich 20 Jahre. 20 Jahre schon. Heißt das auch, dass du eigentlich sehr vereinsamt bist dadurch? Also vereinsamt heißt nicht, ich habe schon gute Freunde im Endeffekt, nur es gehen sämtliche Beziehungen kaputt. Du bist auch Single, bist Solo im Moment. Ich bin jetzt wieder Single seit 4 Monaten. Und ich war ja noch in der Kur drin, in der Kur, psychosomatischen Kur eben, und habe eine Frau kennengelernt und habe gedacht, ja, das passt schon, ne? Wir waren bloß zwar ein paar 200 Kilometer auseinander oder so. Und es ging wieder in die Binsen, von heute auf morgen. Wegen deiner Phobie? Nee, nicht wegen der Phobie, ich weiß es nicht. Die Freundin hat nichts mehr erklärt, es war von einem Tag auf den anderen aus. Also muss das gar nicht damit unbedingt zusammenhängen? Nee. Das hängt da nicht. Aber wenn du sagst, ich habe Freunde, das heißt ja, dass du bei einigen Menschen durchaus nah rangehen kannst und dich auf Nähe einlassen kannst. Bei Freunden eben, wo ich ganz gut kenne und wo wissen, dass ich das habe. Das ist es. Man wie gesagt, ich wollte mal einen Führerschein machen. Ich habe das durchgezogen bis zur Theorie und bin schon umgeflogen dabei. Also man fliegt nicht um, aber man denkt, man fliegt um. Also man kippt um dabei, wird ohnmächtig, meinst du? Man wird es nicht, man denkt. Man denkt, ja. Mhm. Und da fängt der ganze Körper an zu zittern. Warum bei dem Führerschein? Weil da so viele Leute saßen mit in Nee, weil einer drin saß, wo mich beobachtet hat. Ach so. Und das war der Fahrlehrer und das Problem war Ach eben so. Und der hat halt zu mir mal gesagt, ich hätte doch eh die Male am Kahn. Mhm. Weil ich bin halt bei Rot durchgefahren und bei Grün habe ich gehalten, weil ich nichts mehr verstanden habe. Mhm. Vor Panik. Das ist volle Panik, ja. Kannst du normal einkaufen gehen zum Beispiel? Das kann ich, ja. Das geht, ja. Nur da darf mir dann niemand anreden oder näher kommen, da wäre ich total verrückt. Also man darf dich nicht ansprechen und man darf dich auch nicht heimlich beobachten. Nee, das möchte ich. Da wäre ich verrückt. Mhm, ja. Und ich wollte, wie gesagt, früher wollte ich ja mal Schauspieler werden eigentlich. Ja, also. Und das ist dann ziemlich in die Hose gegangen, ja. Durch die Krankheit. Aber das, wenn ich mir das so vorstelle, musst du doch eigentlich immer mit Angst aus dem Haus gehen, ne? Es könnte doch sein. Ja, ich bin immer auf 180. Du hast nur Ruhe innerhalb deiner vier Wände, ne? Wenn ich morgens in meinen vier Wänden schon, wenn ich morgens aufstehe, dann fängt es an. Dann wird es immer brutaler. Also auch wenn du alleine bist, wenn gar keine anderen Menschen dabei sind? Wenn ich alleine bin, dann geht's. Mhm. Aber sobald ich weiß, ich muss irgendwo hin oder Ach so, wenn das erledigen, dann Aber Wolfgang, wie hast du denn dann durchaus viele Jahre arbeiten können? Als Anstreicher und Lackierer kommt man ja auch mit vielen Menschen zusammen und muss erklären mit Kunden und weiß ich was alles. Ja gut, das ist so, ich habe es immer so gemacht, das sehen nicht alle. Das sieht man nur, wenn man sich eine Weile mit mir beschäftigt. Das heißt, wenn ich jetzt eine Frau zum Essen einlade und will ein Glas einschenken, dann geht das nicht. Mhm. Weil dann fängt das alles an. Ja, ich leer neben das Glas, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass du innerlich Schweißausbrüche bekommst. Sind Schweißausbrüche? Äußerlich Schweißausbrüche, Panik, das Herz hoch rast. Das ist ziemlich, der Adrenalinspiegel geht wahnsinnig hoch. Und du eben die Angst hast, ich werde gleich ohnmächtig, kipp um. Obwohl du nicht umkippen wirst, aber du hast Angst davor. Ja, genau. Mhm. Das und man hat Angst wieder zum Versagen, man hat Angst vor der Angst. Hast du denn in diesen 20 Jahren mal einmal eine längere Beziehung gehabt zu einer Frau? Ja, ich habe eigentlich immer so zwischen 4 Jahren. Na, immerhin. 5 Jahren. Ja, immerhin. Und da funktioniert es dann auch mit den Frauen. Naja gut, ich meine, ich erkläre das dann den Frauen immer. Mhm. Nur manche verstehen das nicht, weil manche denken dann wirklich, ich habe sie wirklich nicht mal alle abgehabt. Klar. Hast du Angst, dass du jetzt, je älter du wirst, dass das auch schlimmer und schwieriger für dich wird? Also die Angst davor ist einfach so, die Angst vor dem ist, dass sie immer schon gedacht haben, ich krieg das schon hin. Mhm. Bloß jetzt habe ich einen Punkt erreicht, wo ich langsam nicht mehr glaube. Hast du denn wenn du sagst, du warst in psychosomatischer Behandlung, das heißt, man hat sich auch mit deiner Psyche beschäftigt und du weißt einiges darüber. Hast du eine Idee, woher das kommt, warum das damals im Alter von 20 ungefähr ausgebrochen ist? Das sind Sachen, also, weil ich noch jung bin, ziemlich viel abgehauen oder so. Bin mal missbraucht worden. Ach so. Ja. Und das ist alles in meinem Kopf drin gespeichert. Mhm. Hast du denn schon eine richtige, so eine solide, ordentliche Psychotherapie gemacht? Habe ich alles schon hinter Hast du alles gemacht? Es hat nichts genutzt? Hat nichts genutzt, ne. Mhm. Ich meine, es war schön, es war stationär. Das Einzige war schön, dass eben da Leute da waren, die wollen verstanden haben, und konnten sich gut unterhalten. Mhm. Also, das passt dann für dich durchaus auch in unser Thema rein, dass du sagst, ich fühle mich wirklich ich fühle mich total anders. Nicht normal. Ja. Nicht normal. Mhm. Ja. Mhm. Du hast du auch, das hatte ich ja vorhin schon mal mit dem Martin, auch schon viel Psycho-Sachen hinter dir und viel ausprobiert. Ja. Aber ich finde ja auch, dass man da nie die Hoffnung aufgeben sollte und immer nach neuen Dingen suchen sollte. Deswegen möchte ich dir bitte auch ans Herz legen und dir es anbieten, dass du mit meiner Psychologin, mit der Elke, nochmal redest. Ja, ganz klar. Vielleicht hat sie ja noch eine andere Idee, dass es eine spezielle Therapieform gibt, die du noch gar nicht kennst. Ihr könnt ja mal reden miteinander. Okay, ja. Alles super. Gute von Herzen, leg auf, wir rufen dich gleich wieder an. Ja, so long. Tschüss. Ciao. Es sind wirklich nur Männer. Es sind wirklich nur Männer. Guido, ist er hier. Guido, 30 Jahre, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Guido. Hallo. Warum bist du unnormal oder fühlst du dich unnormal? Ja, ich habe vermutlich genau dasselbe wie mein Vorredner, nur eben, dass ich auch noch Freudenhäuser besuche. Freudenhäuser besuchst? Ja. Also hast du so eine auch Phobie vor Menschen? Hast Angst, mit Menschen in Kontakt zu sein? Ja, eigentlich schon. Aber du gehst ab und zu in Freudenhäuser, also zu Huren? Und da funktioniert das und da, diese Nähe kannst du aushalten? Ja, also da denke ich einfach nur, ich bezahle für eine Dienstleistung und das wird dann erfüllt. Mhm. Du bist 30 Jahre alt. Wie lebst du? Hast du einen Beruf? Ich habe einen Beruf. Darf ich fragen, was du machst? Ich bin Briefträger. Du bist Briefträger. Ja, da hast du ja auch mit vielen Menschen zu tun. Mit irrsinnig vielen. Bitte? Mit irrsinnig vielen. Mit irrsinnig vielen, ja. Ja. Und wie hältst du das aus? Also, auch nur mechanisch. Also, ich denke, das sind nur Sachen wie am Fließband, erledigt, erledigt, erledigt. Mhm. Beschreib doch mal so dein, der Wolfgang hat es gerade für sich so beschrieben. Beschreib du das doch mal, was deine Person angeht. Hast du auch genau wie er so Angst vor, dass Menschen dich ansprechen, dass Menschen dich beobachten? Wie ist das bei dir? Erklär es mal. Also ich lege also eine seelische Maske auf und dann versuche ich mit den Leuten irgendwie klarzukommen und das klappt dann auch irgendwie. Das nimmt man mir dann auch wirklich ab. Was würde passieren, wenn du diese seelische Maske nicht anlegen würdest? Also ich würde durchdrehen. Warum würdest du durchdrehen? Ja, weil ich wirklich von zu Hause eigentlich keinen Halt habe. Das heißt, das ist eine richtige, tiefe Angst vor Menschen. Ja, wirklich. Mhm. Du sagst, du hast von zu Hause keinen Halt. Erklär das mal, was meinst du damit? Ja, also ich will auch eigentlich mit meinen Verwandten nicht reden. Mhm. Warum? Bist du schlecht behandelt worden? Eigentlich nicht, nein. Von Mutter und Vater auch nicht schlecht behandelt? Nein, wirklich nicht. Mhm. Wie lange hast du das schon, dass du so menschenscheu bist und eigentlich mit Menschen nicht umgehen kannst? Also, ich habe nur einen Freundeskreis von einem wirklichen Freund. Mhm. Und wie lange ist das jetzt schon so? Du bist 30, war das schon in der Jugend so? Oder kam es schlagartig irgendwann? Das kam schlagartig. Wann denn? Wie alt warst du da? Also ich denke, als ich mit meinem Beruf angefangen habe. Mit 16, 17? Da habe ich dann irgendwie abgekapselt. Mhm. Und du hast früher, warst ein ganz normaler Junge und hast in der Pubertät ganz normal... Ja, Fußball gespielt. Mhm. Also in der Pubertät, da habe ich eigentlich nichts so mit Mädchen gehabt, so. Mhm. Also ich hatte nie wirklich eine Freundin gehabt. Wie sieht denn das heute aus? Hast du auch Angst vor Frauenbeziehungen, abgesehen von den Hurenbesuchen? So also ich schaue Frauen gar nicht an, ich gucke nur noch durch die Menschen hindurch. Das heißt, du hast auch noch nie eine Freundin gehabt? Nein. Nein. Also den Sex, den du erlebt hast, den hast du immer nur im Freudenhaus erlebt? Ja. Du hast und, ein, ja? Und ich habe auch noch ein gewisses psychisches Problem. Also auch Pornofilme und so weiter. Also selbstbefriedigen. Also ich bekomme eigentlich nicht wirklich einen höheren Punkt. Mhm. Also den kriege ich wirklich nur im Freudenhaus. Mhm. Mhm. Du lebst alleine, gehe ich mal von aus. Ja. Allein in einer Wohnung. Ja. Kannst du... Wir haben gerade so ein bisschen über den Alltag gesprochen mit Wolfgang. Kannst du so normal einkaufen gehen? Ja, oder also nach Liste. Nach Liste, das heißt, du schreibst das auf? Ja. Und wie geht es dir, wenn dich dann jemand anspricht, eine Verkäuferin zum Beispiel? Also, da dann wirklich nur bezahlen und dann raus. Mhm. Mhm. Gehst du in Kneipen oder Diskotheken? Nein. Ja. Seit 3 Jahren etwa nicht mehr. Also auch ein sehr zurückgezogenes, einsames Leben führst du. Hast du denn schon mal psychologische Hilfe in Anspruch genommen? Nein. Doch nicht. Warum nicht? Weil ich nicht für nötig gefunden habe. Aber das Leben ist ja nicht so dolle, wie du mir das gerade beschrieben hast. Es ist eigentlich ein schwieriges Leben und auch ein einsames Leben. Ja. Ich finde schon, wie du, dass du irgendwas machen müsstest, irgendwas unternehmen musst. Pass auf, ich würde dir auch gerne anbieten, dass du mit meiner Psychologin nochmal redest jetzt, weil du hörst die Musik im Hintergrund, meine Sendung ist gleich zu Ende. Dürfen wir dich nochmal anrufen gleich? Ja, ist in Ordnung. Okay, dann leg mal auf und wir rufen dich gleich wieder an. Ja. Alles Gute. Tschüss. In der Technik, heute Nacht, Michael Jansen. Morgen sind wir wieder da um 1 Uhr im Radio, um 1 Uhr im Fernsehen, im WDR-Fernsehen mit einer offenen Telefon-Talkshow für all die Themen, über die ihr gerne mit mir hier reden wollt. Ich wünsche eine gute und schöne Nacht und sage Tschüss, bis morgen.